was auch schon auf der Folie ist. Aber erstmal guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben es gerade davon. Weltweiter Einsatz für Christus ist den einen oder anderen schon ein Begriff, weil ich ja auch schon ein paar Mal hier war und einige von euch auch bei uns waren. Ich will aber jetzt keine große Vorstellung mehr machen, denn das ist schon erfolgt. Und wen es interessiert, hier draußen gibt es einiges an Infomaterial, wo ihr gern mitnehmen könnt zum Gebet, Gebetsanliegen für Ziele, für Arbeiten weltweit. Es wurde ja schon gebetet, nicht in allen Ländern. Sieht so gut aus wie hier mit dem freien Treffen. Und es liegt auch eine Einladung aus hier draußen. Und zwar ist die vom 31. August bei uns im Haus. Das ist Eutchen bei Bremen, wo ich herkomme oder wo wir jetzt die letzten 20 Jahre gewohnt waren. Da gibt es immer mal wieder so Treffen. Da kommen Mitarbeiter aus aller Welt und berichten. Es gibt Gemeinschaft mit Christen aus anderen Gemeinden zusammen. Das ist eine sehr schöne Sache. Wer mehr wissen will, kann Uta und einige andere, die schon hier waren, Hans-Georg und so, fragen. Am 31. August liegt hier draußen eine Einladung aus. Wäre schön, wenn aus Schneverding sich vielleicht mal ein Auto aufmachen würde und einfach die Gemeinschaft mit dabei ist. Stark werden im Glauben ist da das Thema, weil Thomas Weinheimer, die begleiten Pastoren in Guinea-Bissau. Die Schulzes haben so ein Schulungszentrum auf São Tomé im Príncipe. Vielleicht könnt ihr sich auch mal fragen, ob ihr dort mal Urlaub machen könnt, wenn ihr mal in Afrika Urlaub machen wolltet oder so. Und ganz kurz vielleicht noch ein Satz zu uns persönlich, weil manche fragen, was, ihr seid noch da? Also wir, will ich nicht alles aufrollen, aber wir werden Anfang nächsten Jahres, Februar oder März, wegziehen von Eutchen. Unser Nachfolger, die Familie Blaser, ist eine Schweizer Familie, die war auch das letzte Mal schon mal mit hier, die wird in das Haus dann einziehen, gibt einiges umzubauen, zu renovieren, soll so ein Jüngerschaftszentrum werden und wir hoffen, dass die Verbindung auch zu den Gemeinden der Region bleibt. Und vielleicht der eine oder andere mal hingeht und dass dann so ein gegenseitiges Befruchten der verschiedenen Dienste und Arbeiten auch möglich sein wird. Und wir hoffen, dass wir vielleicht jetzt im August völlige Klarheit bekommen, wohin es auch geht. Also wir haben ja das von Gott zu erfahren. Es ist was Neues dran, die Schritte eingeleitet, Nachfolger gefunden und nur wir wissen noch nicht ganz genau. Gibt Tendenzen, aber es gibt noch einiges zu klären innerlich und da könnt ihr auch mitbeten, dass wir bis Ende August, wäre schön, vielleicht auch so eine klare Führung Gottes dann auch sagen können. Soweit. Also, eingeschaltet habe ich, genau. Du bist gewählt. Darum soll es heute gehen. Die Lesung war ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, Jesus sucht Leute aus. Und ich weiß nicht, was ihr beim Thema Wahl alles vor Augen habt. Die letzten, man gefühlt ist ständig Wahl irgendwo. Jetzt kommt schon wieder die nächste Wahl, wo man Angst hat. Sachsen, Brandenburg und Deutschland könnte verändert werden und so weiter und so fort. Und damit ihr sozusagen in den Wahlmodus kommt, klicke ich mal, wenn das hier geht gerade hier, eigentlich ist an. Irgendwie klickt das hier nicht so richtig. Muss ich da unten was klicken? Jetzt kommt allerdings nichts. Er startet nochmal neu da hinten. Es kommen einfach jetzt ein paar Bilder. Letzte Bundestagswahl war wann? Genau, 2017, einfach mal, dass ihr so in den Wahlmodus reinkommt, da gab es noch einen Herrn Schulz, damals als Messias der SPD, mit einer tollen Parole, Slogans, also mit Wahlen verbinde ich auch immer Wahlsprüche, Leute, die gewählt werden wollen, die was versprechen oder sowas in der Ecke. Ihr könnt euch das alles durchlesen, ich mache keine parteipolitische Werbung. Wenn man jetzt manchmal in den Medien schaut, findet man Leute, die auch schon wieder im Wahlkampfmodus sind von den ganzen Sachen. Ihr könnt euch dazu denken, was ihr wollt. Bremen hat auch gewählt, der Bürgermeister, der gar nicht zur Wahl stand. Ursula von der Leyen ist auch gewählt worden, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand. Also es geschehen viele Dinge, die mit dem Thema Wahl auch zu tun haben. Und ich frage euch, habt ihr denn heute schon gewählt? Hier in Schneverding. Jens, hast du heute schon gewählt? Nee. Wer hat heute schon gewählt? Uta, was denn? Genau. Jens hatte keine Wahl, er musste kommen, genau. Also wir befinden uns nicht nur in politischen Wahlprozessen natürlich, sondern ständig Entscheidungen treffen, zu wählen. Wollt ihr das Frühstücksei hart oder weich oder mittel? Wollt ihr Knäckebrot oder Vollkornbrot oder Weißbrot oder alles Mögliche? Wenn du im Regal im Supermarkt stehst und willst ein Glas Gurken kaufen, musst du vielleicht beim Dodenhof, das ist in der Nähe bei uns, hast du vielleicht 10 Meter und du weißt nicht, welche Gurke soll es denn jetzt sein? Die Qual der Wahl, daher kommt das ja auch. Heute schon gewählt. Diese Politiker, die vorhin ein bisschen da waren und ein paar andere gibt's ja auch noch oder so, die haben dann oft so Slogans und die wollen unbedingt gewählt werden. Zum Wohle des Volkes, natürlich, könnte man denken. Und die hauen dann die Sprüche raus. Und wie ist es eigentlich mit Gott? Hat Gott sozusagen auch vor, dass er sagt, bitte wählt mich und haut einen Slogan raus. Wenn du mich wählst, dann wird es immer gut gehen, dann wird dir nie mehr was passieren, dann wirst du immer Gebetserhörungen haben, keine Krankheit mehr haben oder was auch immer Gott versprechen könnte. Wie ist das mit diesem Gott? Und den Vers, den wir uns gleich betrachten wollen, den hat jemand gesprochen, Jesus nämlich selber, der auch eine Wahl getroffen hat. Und das ist aus Johannes 15, sozusagen Abschiedsreden, vor Golgatha, vor der Wahl, die er getroffen hat, zu sterben dort, stellvertretend für uns. Und dann spricht er noch mit seinen Jüngern. Und ich möchte nur diesen einen Vers einfach nochmal heute euch mitgeben, zum Nachdenken auch, zu dem Thema, du bist gewählt. Und in Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und zu diesem Vers drei Gedanken. Jesus hat mich ausgesucht. Jesus gibt mir einen Sinn und ein Ziel und Jesus hilft mir, beim Vater zu bleiben. Der erste Gedanke, Jesus hat mich ausgesucht. Und du kannst ja mal deinen Namen da reinsetzen, so wie du hier sitzt. Jesus hat mich ausgesucht. Könnte man sagen, Moment mal, haben wir nicht alle schon das oft gesagt und auch von vielen gehört, vielleicht auch von hier vorne, es gab mein Leben und es war alles ganz schlimm und dann kam ich in eine Krise und dann habe ich mich für Jesus entschieden. Dann habe ich gewählt, sozusagen Jesus zu meinem Herrn zu machen. Bestimmt haben die meisten von euch das schon mal gesagt oder vielleicht auch gehört von vielen. Und es ist ja auch nicht falsch. Aber diese Perspektive, die Jesus hier seinen Jüngern mitgibt, die kann was machen mit unserem Leben. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Der Gedanke, was ich mit den Gurken am Anfang gesagt habe, ist manchmal heute so, dass auch so ein religiöser Supermarkt da ist. Und du hast jetzt die Wahl. Kannst du jetzt ein bisschen mehr den Butter nehmen oder von Mohammed ein bisschen liberaleren Islam, nicht ganz so schlimm und fundamentalistisch. Und du suchst dir also aus und dann gibt's auch Leute, die sagen, ich nehme mal den Jesus da vom mittleren Regal oder sowas damit. Und den habe ich jetzt erwählt, das ist jetzt mein Gott sozusagen. Und wenn man diesen Gedanken hat, kann manches schieflaufen im Glauben. Deswegen ist diese Perspektive von Jesus her ganz wichtig zu wissen, ich habe euch erwählt, ich habe dich erwählt. Nicht du hast mich erwählt, irgendwie ausgesucht, sondern ich habe dich erwählt. Wir haben in der Lesung gehört, Jesus geht herum, sieht Menschen bei der Arbeit, beim Fischen und sagt, folge mir nach. Spricht sie an und sagt, du bist gewählt, du kommst mit mir. Und dann natürlich konnten die Leute entscheiden. Auch die hätten in Markus 1 eine Wahl gehabt, nicht mitzugehen. Das heißt also, es gibt dieses Wirken Gottes in meinem Leben. Und manche von euch, wenn sie jetzt erzählen würden, könnten vielleicht von Krisen berichten, von irgendwelchen Schwierigkeiten, die sie erlebt haben im Leben. Und dann haben sie diesen Ruf gehört und dann, na klar, haben sie Ja gesagt. Sozusagen mein kleines Ja zu Gottes großen Ja. Und es ist ganz interessant, vielleicht kennt ihr euch noch nicht so gut, dass ihr von jedem wüsstet, wie das im Leben gewesen ist. Der Moment, in dem Gott dich erwählt hast und du dein kleines Ja gesagt hast, wo du sozusagen die Hand in Gottes Hand gelegt hast, eingeschlagen hast. Ich mache das manchmal bei uns auch, sei es Missionstag oder wenn wir so Treffen im Haus haben, wo verschiedene Leute zusammenkommen und sagt, frag doch mal deinen Nachbarn, wie das gewesen ist. Mache ich jetzt nicht, keine Angst, aber vielleicht nachher beim Kirchencafé. Und manchmal kommt das vor, dass da einer einen anspricht und sagt, wie war das denn bei dir? Und dann der sagt, oh, ich folge Jesus noch gar nicht. So war geschehen die Hedwig Albers, einige kennen sie, mit einem Kollegen zusammen beim letzten Missionstag bei uns. War also sehr interessant. Es kommt also nicht drauf an, wie schlau du bist, dass du genau das beste Angebot vom Dohnhof, also Jesus, raussuchst. Sonst könnten ja nur die Schlauen dabei sein bei der Gemeinde. Oder die jetzt hier eine bestimmte Kultur haben. Es kommt auch nicht darauf an, wie toll ihr die Werbung macht in der Gemeinde, ob die Sitze beheizt sind im Winter oder sonst irgendwelche tollen Sachen, dass man sagt, ja, dann wähle ich diese Gemeinde, dann wähle ich Jesus, weil ich da so bequem sitze und weil da alle Leute nett sind. Sondern der Gedanke ist, halte den fest, Jesus sucht aus. Die Initiative liegt bei ihm. Und irgendwie stürzt das immer wieder ab. Weiß nicht, was es ist. Wie hat Jesus ausgesucht? Wahltag, ich klicke mal vor weiter. Der Wahltag bei uns ist oft am Sonntag. Aber bei Jesus war es ein Freitag. So gedenken wir zumindest daran. Heute beim Abendmahl gedenken wir daran, dass Jesus sein Kreuz vor meinem Namen gemacht hat, könnte man sagen. Golgatha, Karfreitag. Und diesen Vers, den er seinen Jüngern sagt, da hat er schon dieses Kreuz, diese Leiden, diese Schmerzen vor Augen. Und das sagte den Leuten, ich habe dich gewählt. Ich gehe den Weg für dich persönlich. Und deswegen sage ich, setz deinen Namen ein, wenn du denkst, was hat denn Gott für mich schon noch übrig? Er hat seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen, weil er dich gewählt hat. Dort hat Jesus sein Kreuz vor deinem Namen gemacht. Und in Epheser 1 möchte ich das mal lesen. Das war keine Schnellentschluss, so ein unentschiedener Wähler, der kurz vor der Urne nochmal entscheidet, sondern in Vers 4 und 5 aus Epheser 1 heißt es, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Paulus blickt hier, kann man sagen, Jahrtausende zurück. Leute, die an die Evolution glauben, könnten noch erstaunter sein. Milliarden von Jahren vor Erschaffung der Welt hat Gott das schon erwählt. Er hatte dich im Blick, wenn ich es auf mich persönlich münze. Wenn ich in den Spiegel schaue und denke, was ist mit mir heute, da ist nichts mehr los, zu wissen, dieser Gott hat Freude daran gehabt, mir nachzugehen und mich zu rufen und mich zu erwählen und sogar seinen Sohn für mich leiden lassen. Und das ist eben nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament sehen wir diese Liebe Gottes, wie er den Menschen nachgeht, die gesagt haben, du kannst mir gestohlen bleiben, du bist für mich gestorben, es ist mir völlig egal, ich will mein Leben selber leben, ich brauche keinen Gott, ich brauche niemanden, der mir irgendwelche Vorschriften macht. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück, sondern er geht den Menschen nach, weil er sie ausgesucht hat, weil er dir und mir das Allerbeste im Leben geben will. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Kaum, wenn wir Mütter hier haben. Wie könnte das sein? Und doch geschieht es. Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst, sagt Gott, wenn so eine starke Bindung nicht möglich wäre, wenn sie das vergessen würde, selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Das spricht er dem Volk Israel zu und das spricht er dir zu in Jesus. Dein Name steht in Gottes Handflächen. Da schreibt man die wichtigsten Sachen, ne? Schule, Spickzettel, ein paar wichtigsten Formeln. Da steht dein Name drin. Du bist von Gott nicht vergessen, weil er dich auserwählt hat. Gesucht. Er sagt, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz. Hosea 11, Vers 8. Das ist der Gott des Alten Testamentes. Nicht blutrünstig und ganz komisch, sondern schon von Anfang an geht er Menschen nach. Wir sind teuer erkauft. Am Karfreitag hat Jesus sein Kreuz vor meinem Namen gemacht und hat mich auserwählt. Wer ist gewählt? Wer ist gewählt? Wenn ihr rechts das Bild, das kennen vielleicht manche, so ein Abendmahlsbild, man denkt mal, ach, Jesus hat sich da richtig schöne, tolle Menschen ausgesucht. Ein bisschen Heiligenschein, ein bisschen ganz brav, schöner Bart. Die haben bestimmt nie was falsch gemacht. Also Jesus geht rum und sucht die Besten aus. So der Gedanke ist manchmal da. Und da denkst du vielleicht, ich bin nicht dabei. Aber wenn du diese Leute mal ihre Biografien auch im Neuen Testament liest, das waren schräge Typen. Das waren alles Leute, die nicht perfekt waren. Du hast da einen Petrus, vorlaut, arrogant, einer, der immer krachend aufgetreten ist und erst nach dem Reden gedacht hat, was er denn eigentlich gesagt hat oder sagen wollte. Selbst Judas wurde mit erwählt, der ihm nachher für 30 Silberlinge verraten hat. Jakobus, Johannes haben wir vorhin gelesen, die Donnersöhne, die gesagt haben, was, die wollen uns nicht aufnehmen, lasst Feuer vom Himmel fallen. Solche lieben Christen sitzen hier auf dem Bild beim Abendmahl zusammen. Thomas, der ohne sichtbare Beweise sagt, da kann ich nicht glauben, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege. Kannst durchgehen, das waren Leute, die ganz gut hierher gepasst hätten zu uns. Nicht perfekt, sondern mit ihren Ecken und Kanten und Fehlern und Versagen, geknickte Zweifler, Egoisten. Solche Leute erwählt Jesus. Ja, warum erwählt er denn solche Leute? Weil es keine anderen gibt. Weil es keine anderen gibt. Und die einzige Bedingung, die diese Leute letztlich hatten, war nicht ihre tolle Leistung, ihre Frömmigkeit, sondern sie haben Ja gesagt auf den Ruf Jesu. Haben gesagt, ja, ich lege meine kleine Hand in deine Hand. Und deswegen, ich weiß nicht, ob euch das schon so mal gegangen ist. Hast du dich schon mal gefragt, wenn du Jesus Ja gesagt hast, wenn er dich erwählt hast und du hast Ja gesagt, warum eigentlich ich? Warum sitze ich hier und habe das erkannt, dass Jesus sein Kreuz vor meinem Namen gemacht hat? Und warum vielleicht mein Bruder nicht? Warum meine Eltern nicht? Warum meine Kinder nicht? Warum Menschen in meinem Umfeld nicht? Und dann überlegt man sich, ja, vielleicht braucht mich Jesus hier. Ich bin wichtig in der Gemeinde. Ich kann vielleicht toll singen, Musik machen, irgendwas Organisatorisches machen, die Technik machen. Und dann denkt man, irgendwas muss doch da sein bei mir, dass Jesus mich ausgesucht hat. Aber wenn das so wäre, wisst ihr, was das wäre? Das wäre Stress für dich. Weil dann hätte Jesus dich ausgesucht aufgrund deiner Leistung, deiner Frömmigkeit. Und dann müsstest du den Level ja immer halten. Das heißt also, für dich wäre das Stress. Und für andere, die vielleicht nicht so toll sind wie du, im Singen, in der Technik, in den Begabungen, ja, die könnten dann ja nicht dabei sein. Das wäre Stress. Das wäre dann wie im Fußball-Bundesliga-Geschäft, nach 3 Spielen ohne Punkte, wird der Trainer abgesägt. Weil er wurde geholt für den Erfolg und jetzt ist der Erfolg nicht da, jetzt muss er wieder gehen. Aber wisst ihr, was wäre das für ein Gott, der darauf angewiesen wäre, sich solche Leute zu suchen und auszuwählen, die alles gut können, die seine Gemeinde sozusagen in Schwung bringen. Manchmal denken das vielleicht einige, wenn ohne mich läuft hier nichts. Gott ist nicht auf meine Begabung angewiesen. Und das kann manchmal entstressen. Bei mir habe ich den Gedanken gehabt, warum habe ich das erkannt und mein Bruder zum Beispiel 5 Jahre älter nicht. Immer noch nicht. Geht komplett andere Wege. Wahrscheinlich, weil Gott Freude dran hat, aus nichts etwas zu machen. Wir haben aus nichts hat er diese Schöpfung gemacht und er hat die Freude daran, aus Zöllnern und Sündern, Leute, die verachtet waren, freudige Nachfolger zu machen. Leute, die Geld nicht nur einnehmen, geizig sind und knausern, sondern wie Zachäus zurückgeben, freigebig werden. Aus Verleugnern und Versagern wie Petrus und anderen hat er Menschen gemacht, die alles gegeben haben in der Nachfolge. Aus Verleugnern und Versagern macht Gott etwas. Nicht, weil du das bist, sondern weil er dich sieht und sieht, was er aus dir machen kann. Und vielleicht gibt es da manche, die heute auch Zeugnis hätten in ihrem Leben, die sagen, ja, als er mich gefunden hat, da war ich zerbrochen. Da konnte ich ihm nichts Schönes bringen. Er hat gesagt, Jesus, deswegen musst du mich auch wählen, weil ich so schön 5-mal gebetet habe am Tag oder was gemacht habe. Sondern du warst nichts mehr. Und dann hast du erkannt, Jesus hat dich gewählt. Und er kann jetzt aus deinem Leben etwas machen. Er hat Freude daran. Er sagt, Israel, dich habe ich geliebt, nicht weil du so ein tolles Volk wärst, sondern du das kleinste und verachteste Volk. Er wählt Israel aus, um aus diesem Volk sein Volk zu machen. Er wählt den Jeremia aus. Du bist nicht zu jung, Jeremia. Du kannst mit mir diesen Weg gehen. Und in 1. Korinther 1 am Ende schreibt Paulus der Gemeinde, schaut euch mal um untereinander. Schaut euch mal an. Wer sitzt denn hier? Nicht viele weise, schlaue, reiche der Welt, sondern letztlich die Törichten. Das, was vor der Welt nichts ist. Die Verachteten, die Dummen, die Deppen, kann man sagen. Willkommen im Club. Solche Leute hat Jesus auserwählt. Und wisst ihr, diesen Gedanken, deswegen habe ich das gesagt, kann ganz entscheidend für mein Leben sein. Nicht ich habe mich entschieden und irgendwann, wenn dann die Krise kommt, zweifle ich an meine Entscheidung, sondern er hat mich erwählt. Und diese Wahrheit, die kann mich halten. Das ist Trost für uns, gerade dann, wenn ich falle. Gerade dann, wenn ich versage. Wenn ich vielleicht Zweifel an meinem eigenen Christsein habe, an meiner Nachfolge. Wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, was ich mir vielleicht vorgenommen habe. Dann kann ich mich daran festhalten. Jesus hat mich nicht ausgesucht, weil ich immer meine Bibel lese und immer für alles bete. Er freut sich daran. Er arbeitet mit mir auf dieses Ziel. Aber er hat mich ausgesucht, weil er mich bei sich haben wollte, so wie ich bin. Weil er bedingungslos sein Kreuz vor meinen Namen gemacht hat. Und deswegen brauchst du nicht zu zweifeln daran. Der Satan, der Ankläger, der kommt in solchen Situationen, macht dir ein schlechtes Gewissen. Ach, du glaubst doch gar nicht richtig, schau doch mal dein Leben an. dann liest diese Verse, dass Gott dich auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass ihm das Herz dran bricht, dich nicht bei sich zu haben. Das sind Wahrheiten, die du in dein Leben hineinlassen kannst. Petrus, Jesus sagt ihm die Verleugnung voraus. Du wirst mich dreimal verleugnen. Er sagt nicht, Petrus, also wenn du noch einen Fehler machst, dann bist du raus aus dem Team. Sondern er weiß es. Jesus hat von meinem Leben, von meinen Fähigkeiten realistische Vorstellungen. Realistischere als ich selber vielleicht manchmal. Wo ich denke, ich habe doch bis jetzt mein Christsein ganz gut auf die Reihe gekriegt. Bin doch recht diszipliniert eigentlich gewesen. Niemand kann mir irgendeinen ganz großen Fehler vorhalten. So denkt man ja oft. Und dann bin ich noch dabei. Aber das ist so ein Stress, so ein frommer Stress. Und deswegen kommen auch die Masken oft noch rein. Ich darf ja nichts zugeben vor anderen. Jesus liebt mich bedingungslos. Er entlässt mich nicht, wenn ich aus dem Leistungsschema mal falle. Wenn ich Dinge nicht auf die Reihe kriege. Und wir haben letztens einige ältere Geschwister besucht, die Gott gebraucht hat in ihrem Leben. Und jetzt sind sie teilweise sehr dement, sehr schwach. Die eine querschnittsgelähmt, kann überhaupt nichts mehr machen. Und diese Wahrheiten jetzt, nicht weil du immer so aktiv warst, hat Gott dich gewählt, sondern weil er dich liebt. Die halten dich dann in solchen Krisen fest. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Er hält mich krisenfest. Es ist ein Unterschied, wenn du denkst, ich habe Jesus gewählt, dann kommt oft dein Christsein raus. Ja, weil du denkst, ich habe ihn ja gewählt, jetzt soll er mal mein Programm umsetzen. Das denkt man von den Politikern. Mehr grün, mehr links, mehr rechts oder sonst irgend sowas. Und deswegen gibt's auch oft so unterschiedliche Stile im Christsein. Die einen sind ganz liberal, ach, du darfst alles. Die anderen ganz eng, nein, auf alles falsch. Es ist dein Christsein, weil du hast ja gewählt. Und du denkst dir, Jesus muss es jetzt so machen, wie du eigentlich bist und denkst. Aber im Unterschied dazu hat Jesus ja dich gewählt. Da könnte der Gedanke aufkommen, was will er dann von mir? Was will denn dieser Jesus von mir, wenn er mich gewählt hat? Diese Christen und wir alle, wir haben manchmal so einen Gedanken, der uns oft vorgehalten wird. Und der Satz ist, ihr Christen, ihr habt euch einen schweren Weg erwählt. Jesus Nachfolge, Kreuz auf sich nehmen. Und das ist ja richtig schwer. Und dann schaut mal in eure Gesichter. Ihr habt ja die Passion ins Gesicht geschrieben. Ihr lauft immer so traurig darum. Es ist wirklich ein schwerer, ein harter Weg mit Jesus. So spiegelt uns das manchmal die Welt wieder. Und dabei könnten wir sagen, nein, wir sind doch gewählt, wir gewählt zum Leben. Wir sind die Wahlgewinner hier heute Morgen. Wir könnten freudig sein, auch im Alltag, weil dieser Jesus uns gewählt hat. Ich möchte einfach auch nochmal ermutigen, es wurde schon angesprochen, hast du diese Wahl Jesus für dich schon akzeptiert? Ich kenne euch ja nicht. Hast du deine Hand schon fest in Jesu Hand eingeschlagen? Weißt du, dass du von Jesus erwählt bist? Es ist deine Bestimmung. Weißt du, dass er dich hält, weil er dich liebt und nicht, weil du besonders gut bist und besonders viel für ihn gemacht hast? Es gibt nichts Wichtigeres, glaube ich, auch gerade in unseren unsicheren gesellschaftlichen Zeiten, was dich hält, als dieser Gedanke, dieser ewige Gott, der allmächtige Gott, was wir vorhin Lieder auch gesungen haben. Er kennt mich ganz genau. Er kennt meine Schwächen, er weiß, dass ich vieles nicht auf die Reihe kriege, aber er steht zu mir und er hat mich ausgewählt in Jesus. Das gibt mein Leben einen echten Halt. Und deswegen der nächste Gedanke, der zweite, wenn du gewählt bist, dann ist das nicht das Ende, dann wirst du nicht in ein Regal geschoben und wartest auf die Ewigkeit, sondern Jesus hat einen Plan und ein Ziel mit dir, weil er ja will, dass dein Leben nicht einfach so dahin plätschert wie so ein Gebirgsbach, sondern dass Frucht entsteht, dass dein Leben reich wird, dass es ein reifes Leben wird, wo Jesus die Ehre macht und wo du selber zu der Person wirst, die Gott für dich gedacht hat. Und das möchte er. Und deswegen hat er ein Wahlprogramm sozusagen für dich. Kennst du das Wahlprogramm Jesu? Ich weiß nicht, wer von euch Wahlprogramme liest, von den Parteien zum Beispiel am Anfang. Meistens nicht. Wer liest schon Kleingedrucktes? Wer liest schon die AGBs oder diese ganzen Sachen? Aber wenn Jesus dich erwählt hat, dann hat er ein Ziel mit deinem Leben. Dann lohnt es sich, die Bibel zu lesen unter dem Aspekt, was ist denn Jesu Wahlprogramm für mein Leben? Was möchte er denn durch mein Leben umsetzen? Und das ist auch dieser Vers, je nach Übersetzung, ich sage mal, kann man zwei Aspekte sehen. Das eine ist die Wahl für deine Stellung und für deinen Platz im Leben und die Wahl, etwas für Jesus zu unternehmen. beides. Er hat uns hingesetzt in unser Leben. Und das ist meine Bestimmung. Man könnte sagen, dieses Begriff Sammlung und Sendung. Jesus möchte uns zum einen bei sich haben, ganz nah diese Gemeinschaft mit ihm vertiefen. Und zum anderen möchte er mich senden, wie er selber gesandt wurde vom Vater, zu Menschen, die ihn noch nicht kennen. Er gibt mir einen Sinn und ein Ziel in meinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, an dem Platz, wo du jetzt bist, in deiner Lebenssituation, in der Familiensituation, beruflichen Situation, dass du weißt, das ist der Platz, wo ich von Gott hingestellt bin. Ich habe vorhin gesagt, wir hatten den Eindruck, nach 20 Jahren, es ist was Neues dran. Es hat sich noch nicht kristallisiert. Wir haben uns auf den Weg gemacht und Gott wird uns führen. Aber da, wo ich bin, da haben wir immer wieder gefragt, die 20 Jahre, ist das noch der Platz? Ist das noch da, wo, dass man sich nicht einfach an Sachen gewöhnt, sondern einfach zu fragen, ist das noch der Platz, wo Gott mich haben will, oder ist etwas Neues dran? Gott hat mich bestimmt. Und Robert Clinton, ein Theologe, der hat gesagt, ich bin hier, weil Gott es so wollte. Und das hat er auf seinen jetzigen, damals einen Platz gesagt, seine Aufgabenbeschreibung sozusagen, seine Lebenssituation. Er ist bei mir und hält mich. Es ist sein Übungsfeld für mich. Wenn seine Zeit kommt, wird er mich weiterführen. Und es ist ganz wichtig zu überlegen, jetzt die Situation, in der du bist. Wenn du weißt, es ist der Platz, wo Gott dich hingesetzt hat, dann weißt du auch, er hat jetzt etwas mit dir vor. Und dann kannst du auch aushalten, wenn Schwierigkeiten kommen. Aushalten, wenn nicht alle applaudieren über etwas. Weil du weißt, Gott hat mich hier hingestellt. Er hat etwas mit mir vor. Und auch Menschen, die ich irgendwo nicht leiden kann, die mir schräg kommen oder die mich irgendwie vielleicht sogar ungerecht behandeln oder öffentlich sogar ungerecht behandeln, damit hat Gott in meinem Leben was vor. An dem Platz, wo er mich hingesetzt hat, weil er mich verändern will. Und wenn ich das nicht weiß, werde ich schnell fliehen, werde menschlich reagieren, den anderen auch was vor den Latz knallen oder sonst was. Aber wenn ich weiß, ich bin hier, weil Gott es so wollte, dann halte ich aus und lass zu, dass Gott mich verändert an dem Platz, wo er mich hingesetzt hat. Und wir wissen alle, das ist Johannes 15, dieser Kapitel, wo es um den Weinstock geht, dass der Vater auch mal was abschneidet. Und vielleicht ist der Platz, an dem du jetzt bist, etwas, wo Gott bei dir eine Eigenschaft beschneiden will. Und deswegen halt aus. Es ist ganz, ganz wichtig. Und der zweite Aspekt ist dieser hinzugehen und Frucht zu tragen. Den Platz, wo du bist, und auch hinzugehen und Frucht zu bringen, die bleibt im Himmel. Erntedankfest im Himmel. Die Gemeinde Jesu braucht diesen Fokus, wofür bin ich auch als Gemeinde da? Habt ihr Schneverdingen ganz nah um euch rum? Dann gibt's noch Niedersachsen und so weiter. Bis hin in alle Welt, sagt Jesus. Weltmission. Menschen, die kaum eine Chance haben, je einen Christen zu treffen, brauchen Menschen, die hingehen und ihnen Christsein vorleben, Jesus Christus bringen. Aber es fängt hier an. Es fängt mit meinem Leben an. Und jeder, der von Jesus gewählt ist, ist auch gesetzt, hinzugehen und Frucht zu bringen. In seiner Art und Weise. Nicht jeder muss predigen, nicht jeder muss viele Worte machen, sondern durch dein Leben zu anderen Menschen. Sie trösten, sie besuchen vielleicht in ihrer Not. Wie viele Möglichkeiten gibt's da in deinem Bekanntenkreis, vielleicht sogar in deiner Familie, Zeit für Menschen zu investieren, zu Menschen hinzugehen, zu reisen. Es ist immer anstrengender, hinzugehen, als sitzen zu bleiben. Allein schon beim Gottesdienst aufstehen, oh, manche, so schwierig, jetzt bleibe ich lieber sitzen, jetzt bleibe ich in meinem bequemen Sessel sitzen. Hinzugehen, zu reisen, in eine andere Kultur einzutauchen, nicht zu wissen, wie der andere reagiert, das ist immer mit Aufwand verbunden. Aber Gott, wenn du erkannt hast, dass er dich gebrauchen will, er wird Frucht durch dieses Hingehen entstehen lassen. Du musst niemanden überreden, sondern geh hin zu den Menschen, zu denen Gott dich geschickt hat. Und du wirst Gott das überlassen können, was er aus diesem Besuch, aus dieser Karte, aus dieser WhatsApp, wo du zu jemandem dich aufgemacht hast, auch gebrauchen möchte. Wo bin ich? Bin ich noch Zuschauer auf der Tribüne? Sitze ich auf der Ersatzbank oder spiele ich schon? DFB-Pokal war ja gestern wieder, Leute haben auf dem Rasen gespielt. Manche schauen nur zu, auch in der Gemeinde, weil sie ihren Platz noch gar nicht gefunden haben. Deswegen bete doch drum, frag doch auch hier Leute, was könnte mein Platz sein, hier auch in diesem Wahlprogramm Jesu? Und es geht überhaupt nicht drum, aktionistisch zu sein, auch als Gemeinde nicht oder als Person nicht, ständig hier 10 Flyer in der Jacke zu haben und nur zu überlegen, wen drücke ich den jetzt aufs Auge. Das ist falsch verstanden. Sondern an meinem Platz zu sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihn zu suchen und dann zu entdecken, zu welchen Menschen er mich führt. Hinzugehen, statt zu warten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das als auch Gemeinden, als Christen für mein persönliches Leben neu entdecken, weil dann wird dein Christsein ganz neue Freude bringen. Dann wirst du entdecken, wie du gebraucht wirst, dann wirst du entdecken, wie du selber auch wächst in dem Ganzen, statt sozusagen auch immer nur in Gemeinde sitzen, ist ja auch irgendwann langweilig, jetzt kann ich auch zu Hause bleiben, ist eh, merkt keiner oder fragt keiner oder sonst was, sondern dich mit ins Wahlprogramm Jesu einbauen lassen. Und dann plötzlich entdeckst du, wie dein Leben aufblüht, wie Gaben sichtbar werden, wie du dich freust drüber, über einen Besuch, der dir vorher vielleicht Not gemacht hast, aber du hast gebetet, du hast dich durchgerungen und was für ein Segen, dass du mit einem Menschen einen Nachmittag verbringen konntest, der sonst niemand gehabt hätte. Und vielleicht konntest du sogar über Jesus reden, vielleicht nicht. Überlass es Gott, was er aus solchen Dingen macht. Wir haben diesen Auftrag und Missionsauftrag, den gibt Jesus genau diesen Jüngern, die auch nicht viel auf die Reihe gekriegt haben. Und er sagt, geht hin in alle Welt. Es gibt keine Nation, keine Volksgruppe, die nicht Jesus auch braucht. Und du kannst hingehen oder mitbeten, damit andere hingehen, unterstützen, dass andere gehen und Menschen in einer anderen Kultur sagen, Jesus hat sein Kreuz auch vor deinen Namen gemacht, in ihrer Sprache. Du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem Tod, keine Angst mehr vor bösen Geistern. Du hast eine Macht in deinem Leben, Jesus Christus, der Herr über alle Herren ist. Das ist Mission, Menschen zum Leben wieder zu helfen. Und das fängt in Deutschland und in Schneverdingen an. Und wir sind solche Gesandten Jesu, lebendige Beispiele, die nur sagen können, ich bin auch ein Versager, ein Egoist, ein Zweifler gewesen, aber Jesus hat mich angenommen. Und wenn er mich schon angenommen hat, kann er dich doch auch annehmen. Du musst nicht erst 5-mal am Tag beten und einen Monat fasten. Jesus hat sein Kreuz vor deinem Namen gemacht. Und so sind wir als Menschen von Gott gewählt, in sein Programm hineingenommen und gesät. Er sät uns aus sozusagen, damit bei anderen Frucht entsteht. Und säen, das wisst ihr ja, hat mit Loslassen zu tun. Wenn du einen Samen hast und die Hand nie aufmachst, wird auch nie was wachsen. Du musst loslassen. Und wir sind selber dieser Samen. Und es hat damit zu tun, dass ich das Bestimmungsrecht Jesus übergebe für mein Leben. Dass ich sage, du darfst mit meinem Leben machen, was du möchtest. Gebrauche es für dein Wahlprogramm, denn ich weiß ja, es ist auch für mich das Allerbeste, wenn du mit meinem Leben das machst, was du mir in deinem Wort auch sagst. Deswegen mache ich Mut, Ja zu bringen, Ja zu sagen zum Wahlprogramm Jesu für dein Leben. Er gibt deinem Leben einen Sinn und ein Ziel. Und wie viele Christen haben oft den Eindruck, leben sinn- und ziellos ihr Christsein und leben im Prinzip nach denselben Werten, Zielen und Dingen, die anderen auch haben. Und Menschen aus der Welt fragen sich ja, warum sollte ich denn Christ werden, wenn ich das Leben von denen anschaue? Da ist ja kein Unterschied. Warum lassen wir uns nicht auf das Wahlprogramm Jesu ein? Jesus sagt hier, Frucht bringen für die Ewigkeit. Wir machen so viele Dinge, auch als Christen, weil sie schnellen Erfolg versprechen, weil irgendwas Sichtbares dabei rauskommt. Und ich denke, ja, das ist es. Investieren da sehr viel rein. Aber wie schnell ist das vergessen? Wie schnell vergisst man Menschen, die vor 5 Jahren gestorben sind? Politiker, Komiker, Schauspieler, Musiker, Selbstmord gestorben. Große Schlagzeilen, 4 Tage später kennt sie schon keiner mehr. Frucht bringen für die Ewigkeit. Wie wäre das, wenn dein Leben, egal ob man jetzt älter schon ist oder noch jünger, von Jesus investiert wird und du entdeckst, wie schön das ist und du wirst gebraucht, dass Frucht für die Ewigkeit entsteht. Und der letzte Gedanke hat damit zu tun, mit diesem Weinstock. Und das weiß jeder, der einen Garten hat, im Frühjahr und so. Du denkst, erst ist alles tot im Winter, da wird nichts mehr draus, könnt ihr absägen den Baum. Und plötzlich im Frühjahr oder jetzt im Sommer, unendlich viel. Ständig wächst alles nach. Ständig müsstest du eigentlich einen Garten beschneiden, Rasen mähen. Dieses Jahr nicht so oft, aber bestimmte Sachen wachsen ständig. Das ist alles eigentlich Unnötiges. Es muss weggeschnitten werden, sonst gibt es einen Dschungel insgesamt. Und da sagt Jesus eben in Johannes 15, der Vater, der Weingärtner, der schneidet das weg, was keine Frucht bringt für die Ewigkeit. Und um zu unterscheiden, welche Aktivitäten soll ich denn tun in meinem Leben, als Gemeinde und persönlich, brauche ich eben das Dranbleiben an Jesu. Und deswegen der letzte Gedanke, Jesus hilft mir, beim Vater zu bleiben. Dieser Vers endet damit, dass Jesus sagt, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Wenn ich überlege, ja Jesus, ich bin von dir gewählt, danke, dass du meinem Leben einen Sinn gibst und ein Ziel gibst, und was soll ich jetzt tun? Dann ist das, macht das zu einem Gebet für dein Leben jeden Tag. Dass du sagst, wen kann ich heute besuchen? Soll ich heute einfach mal in die Stille gehen? Soll ich Bibel lesen? Ich möchte dich auch näher kennenlernen. Und dann wird dir Gott zeigen, was in deinem Leben dran ist. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Listen abzuarbeiten, sondern diese Verbindung zu halten zum Vater. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und wenn du das machst, dann wird dein Leben nicht nur Blattwerk produzieren. Viele Leute machen viele Sachen und die schauen alle gut aus auf den ersten Moment. Aber ist es Frucht für die Ewigkeit? Oder ist es nur, dass einer was Gutes gemacht hat? Das zu unterscheiden, das hilft dann nur, wenn du mit dem Vater in Verbindung bist. Das kann vielleicht auch nur der Vater entscheiden und derjenige, der es macht. Aber ich glaube, ganz viele Aktionen müssten wir gar nicht machen, weil sie gar nicht vom Vater gewollt sind, sondern weil ich mal was machen wollte. Und es kommt immer vor und Jesus gebraucht uns trotzdem weiter. Aber ich möchte doch, dass ich sage, die Zeit, die ich noch habe, wer weiß, wie viele Jahre wir noch haben, die möchte ich doch für das investieren, Jesus, was für die Ewigkeit bleibt, Frucht für die Ewigkeit. Und deswegen such die Nähe. Jesus in seinem Leben war Sohn Gottes und immer wieder sagt er, das Wort Gottes, den Willen Gottes zu tun, ist meine Speise. Ich kann nichts tun, der Sohn kann nichts tun, außer das, was ihm der Vater sozusagen zeigt. Wie können wir dann Dinge einfach tun, die wir denken, die sind jetzt gut, ohne mit dem Vater in Verbindung gewesen zu sein? Hold the line, please. Bleib dran. Jesus schickt uns nicht einfach los und macht mal hier ein bisschen christliche Arbeit auf der Welt, sondern er sagt, bleib in Verbindung mit mir. Nur dann wird nicht Blattwerk entstehen, sondern Frucht für die Ewigkeit. Das ist die Gefahr bei uns, dass wir denken, ob als Gemeinde oder als wir Missionswerk weg, könnte man sagen, wir müssen jetzt die Welt verändern. Völlig falsch. Wir verändern niemand. Und du veränderst auch niemand, sondern wir brauchen diese Abhängigkeit vom Vater, das Gebet darum, dass er uns dahin führt, Werke, die er vorbereitet hat, Menschen, die er vorbereitet hat, dass wir zu diesen Menschen hingehen. Das ist ein Lernprozess, da machen wir immer wieder auch Dinge falsch, aus eigenen Ambitionen. Aber wenn du im Gespräch mit dem Vater bleibst, wirst du oft entdecken, Mensch, diesen Dienst oder diese Aktion, die ich jetzt mache, das mache ich eigentlich mehr für mich. Und dann wird abgeschnitten vom Weingärtner. Und dann kommt was anderes, wo der Vater Frucht für die Ewigkeit bringt. Wir beim Weg im Leitungskreis haben uns das auch zur Aufgabe gemacht, nicht nur immer die Tagesordnung abzuarbeiten, sondern auch Zeiten, wo wir bewusst Stille haben, wo wir bewusst im Gebet verbringen vor Gott, um mal oft ganz neu wieder von irgendeinem Gedanken wegzukommen und zu Gott. Das ist ein Lernprozess auch für so ein Team oder einen Leitungskreis, Ältestenkreis, wo auch immer. Ich möchte euch Mut dazu machen, das auch zu sehen. Denn sonst kommt man dahin, dass man sagt, ich habe eine Liste von vielen Dingen, die ich gern machen würde, die ich gern sehen würde, und am Ende, Herr segne das alles, Amen. So laufen oft persönliche Gebete ab, so laufen oft Sitzungen ab, statt vielleicht mal zu fragen, Gott, was hast du denn vor? Zeig uns das, das wollen wir tun, und dann gib uns die Kraft und den Mut dafür, wenn es vielleicht Dinge sind, wo wir uns gar nicht vorstellen können, die Gott mit unserem Leben vorhat. Deswegen, letzte Folie, nochmal einfach diese Gedanken. Du bist gewählt. Halt daran fest, wenn du in der Krise bist. Wenn du denkst, ach Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Er hat dich ausgesucht und er kennt dich ganz genau. Er gibt dir einen Sinn und ein Ziel für dein Leben. Lass es aufblühen, indem du sein Wahlprogramm ausführst und nicht dein Wahlprogramm absegnen lässt, sozusagen vom Chef. Und Jesus hilft dir, beim Vater zu bleiben. Er wird dich immer wieder daran erinnern, wenn du ins Aktionistische gerätst, komm zurück zum Vater. Überleg doch mal, was eigentlich dran ist für dein Leben. Ich möchte euch Mut machen, mitzumachen beim weltweiten Wahlkampf Gottes, um Menschen, die er schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, auch hier in Schneverdingen und auch weltweit. Dafür sind wir auserwählt. Amen. Und dafür brauchen wir Gnade, und das wollen wir jetzt auch singen. Geh unter der